Wenn einem so viel Unsinn widerfährt, dann ist es schon Podcast wert. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 117. Eine exorbitante Peinlichkeit in Sachen Audioqualität und so quasi fast eine eigenwillige Art von Kunst. Niemals wurden Atemgeräusche und Knarzen jenseits einer Fichte besser in Szene gesetzt, um das Gesagte in einer verständlichen Lautstärke präsentieren zu können. Die einen fragen, muss man das hören? Die anderen rätseln, kann das weg? Konserven Kultradio Dosenhausen präsentiert das Nordfriesland Urlaubsspecial Teil 6 von X featuring Phaserman. Eine Geocaching-Runde um des Kennenlernens und der Schritte wegen, doch genießt selbst. Von Zoom. Da kannst du das Lavalier schön dran machen. Also, das hat zwar auch ein Original, was du dann da festschrauben kannst, was ich aber scheiße finde. Also nehme ich hier einen Adapter, weil das hier, das kann ich entweder ans Handy, wenn das mal alle ist, entweder ans Handy oder da dran oder so. Und das hier, das von dem Smartlav, das hat den Vorteil, das hat ein Kevlar-ummanteltes Kabel. Was bedeutet, wenn du damit mal irgendwo hängen bleibst, dann reißt du dir nicht das Kabel kaputt. Und so teuer sind die auch nicht. Und ich finde, das hat noch ein bisschen besseren Klang. Naja, so ist das. Der alte dicke Mann. Bei mir läuft heute alles schief. Wieso? Ja, dass das mit der eine? Eine? Zwei? Zwei? Vier? Mhm. Ich war erst bei diesem Fritz Jeans. Subaru. Ach, das ist. Das ist der Le Vorg. Ist das Gummersbach? Ja. Ja, wir haben ja Oberbergischer Kreis, ne? Ja. Ja. Und deshalb, da gehören wir zu. Also seit 1975. Vorher war es der Rheinisch-Bergische Kreis, also hat mal GL drauf wie für Gesetzloser. Ja. Jetzt haben wir GM wie für gemeine Mörder. Das war dann die Gebietsreform. Und da wurden wir dann halt dem Oberbergischen Kreis zugeschlagen. Und das Interessante an der Sache ist, es gibt bei uns Tage, da können wir nicht mit dem Bus, ohne umzusteigen, in unsere Kreisstadt fahren. Oh. Ja, aber nach Gladbach und nach Köln fährt der Bus eigentlich immer. Aha. Ah, siehste, so ist das. Und wir haben dann unsere Gerichtsbarkeit verloren, weil wir hatten ein eigenes Amtsgericht und so. Da gehören wir jetzt zu Wipperfürth, das ist alles scheiße. Ja. Naja. Öffentliche Verkehrsmittel hier oben, das ist meistens bei uns im Ort auch nicht. Du kannst mit dem Schulbus nehmen und kommst abends wieder zurückfahren. Also wenn du Glück hast, fährt einer. Früher gab es nochmal irgendeinen Rufbus. Da musstest du vorher, anderthalb Stunden vorher, eine Nummer wählen, anrufen. Dann haben sie dir gesagt, wann sie kommen. Also wirklich verlässlich war das auch nicht. Und jetzt, ich weiß nicht, Husum hat auch eben so einen komischen Busverkehr. Ich habe das noch nie genutzt. Du fährst auch mal lieber privat, ne? Ja, wir auch. Ja, und dann tragen ja die Leute alle keine Masken und dann, ne, wie es eben so ist, und husten dich da voll und Aerosolen da im Bus rum, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und dann weißt du nie, ob der geht oder nicht geht und ob du stehen musst. Nee, das ist nicht meins. Du redest genauso leise wie meine Frau. Ich rede genauso leise wie deine Frau. Ja, die will auch nie aufs Band. Guck mal, ist ja gar kein Band mehr. Ich kann dir den neuen Hund zeigen, den wir haben. Ja, der guckt aber süß. Der kleine Eddie. Mhm. Ja, ich sitze mit meiner Frau unterwegs nach Flensburg, weil die ein Fahrrad hinbringt. Ja, muss ich dir auch zeigen, Kasi? Das ist unser neuer Hund, Eddie. Zwergdackel. Süß. Süß, ne? Genau. So, das hast du den ganzen Tag mit zu tun. Ja. Kommst du nicht. Ich krieg gerade Infos von der Arbeit. Ach so, ja. Das ist immer. Kaum gehst du mit ihr spazieren, Infos von der Arbeit. Ja, das ist bei mir aber genauso. Oder kaum gehst du mit ihr durch den Wald, irgendwer ruft an. Kaum gehst du nachmittags. Sie redet. Kaum gehst du nachmittags oder kommst du nachmittags nach Hause, willst einen Kaffee trinken, Infos von der Arbeit. Das ist so schlimm. Ja, das ist so. Ist so. Nee. Nee, ich gehe ja auch arbeiten, aber mich ruft keine Sau von der Arbeit an. Also und das ist auch gut so. Sind wir jetzt im Rahmen Corona weniger geworden. Wir nutzen viel Teams und dann schicken sie ihr Teams nach. Aber da habe ich einige schon angeschrieben. Also schickt mir besser eine Mail, aber nicht via Teams. Also ich will nicht noch hier und der andere, der ruft mein Telefon an, das ist mir zu nervig. Ja. So, ich muss mich nämlich. Ich vermute mal. Ah, ist ja gut, dass du so lang bist. Ja. Da oben? Nee, oder? Ist da nicht T5 oder was? Ich sehe nichts. Also im Goodie glaube ich jetzt nicht. Gibt's einen Hint? Ich bin ja notorischer Hintleser. Du findest die Dose am Ast, aber aufgefasst worden. So, also irgendwie am Baum? Am Ast. Da. Da hinten. Kabelbinder. Hier ist die Kascher Autobahn und das ist eine Filmdose. Filmdosen sind nicht wasserdicht. So. Das ist ja schon mal gut. Wir haben einen Cache gefunden. Ja, der ist ein Cache. Ist der Hammer. Klingt nach ihrer Chefin. Ja. Ich bemühe mich. Ist auch schon nass, die Küche. Hä? Ist auch schon nass. Ah. So. Schreibe ich mich mal ganz frech hier hinten hin. Kannst dich vorne schreiben. Soll ich vorne mit eintragen? Habe ich schon. Achso. Da ist meine Holde und da bin ich. Und du kannst dich vorne eintragen, ja, weil das ist. Ja, klar. Da muss ich noch ein Foto machen. Das ist immer ganz wichtig. Das mache ich gleich auch noch. Ich bin nämlich hier. Heute haben wir den 20. Es gibt hier für mich weder Kescher-Ehre noch die Pflicht, mit dem Datum zu loggen. Und da mir Statistik vollkommen Schnurz ist, ich kriege die nie voll, ist das alles vollkommen Wumpe. Mir ist auch geil. Hauptsache, ich stehe, also ich muss im Logbuch stehen, aber nicht mit allem Schnickschnack. Das ist. Jetzt kommt die große Frage, wie bist denn du auf den Namen gekommen? Hat das eine besondere Bedeutung? Welchen Namen? Dein Kescher-Namen. Ich hab mir mal die E-Mail-Adresse angelegt. Eine anonyme, so im gewohnten Ort mit einer entsprechenden Hausnummer. Und dann habe ich den Kescher-Namen E-Mail.de gewählt. Ja. Und dann dachte ich, damit habe ich meinen Account angelegt. Mhm. Und so ist das gekommen. Jetzt habe ich einen dämlichen Namen. Ja, was heißt dämlich? Es gibt andere Namen, die sind interessanter. Die sind dämlicher. Ja. Bitte? Nee. Achso, das schaff. Der Komodo-Varan. Das ist ja kein Komodo-Varan. Komodo-Varane gibt es ja nur auf dem Deich. Ja, guck, wissen wir ja. Den ersten. Haben wir schon Cash gefunden? Ja, muss ich nochmal eben hin. So. Ich muss mir erstmal Text. Wir gucken jetzt mal, wo es weitergeht. Den Text, wie heißt denn der Cash jetzt? Nur damit ich das hab, weil ich habe sonst nichts. Ich mache sonst immer Fotos mit dem Navi. Der heißt Baum. Baum oder GC9HNN8. Aha, danke. Nee, ich muss halt nur deswegen wissen, weil sonst mache ich immer mit meinem Navi ein Foto. Und dann habe ich ja das Foto geo-getaggt. Und dann kann ich immer gucken, wo ich da war. Aber jetzt, es war alles irgendwie. Frau hat eine Kongstar-Karte, ne? Für Daten. Und wir haben normal für einen Urlaub immer so einen Stick. Und den nehmen wir dann mit, weil unsere Hütte, wo wir hier wohnen, die hat leider kein WLAN. Ja. Gut. Ist ja nicht so, dass ich hier den ganzen Tag Fotos gucken muss, deswegen ist das alles nicht schlimm. Jetzt hatte die den Stick zu Hause vergessen, weil bei einer anderen Tasche vom anderen Laptop oder weiß der Geier. Und dann hat sie ihr zweites Handy genommen als Hotspot. Dann habe ich gesagt, okay, wie viel hast du denn noch drauf? Ja, 2, irgendwas Giga, aber wir können da nachher noch was zubuchen. 20 Gigabyte für, was weiß ich, 20 Euro oder was, vollkommen egal. Ja, habe ich gesagt, okay, dann machen wir das, dann nehmen wir den als Hotspot. Und dann habe ich auch mit Daten nicht gegeizt, ne? So. Und dann irgendwann merkte ich so, das wird aber jetzt langsam. Aber jetzt hat sie die Option nicht mehr. Sie hätte das zubuchen müssen, bevor sie ihr Kontingent weg hatte. Ach so, ne? Ja. Und das war dann nicht ganz so schön. Und jetzt haben wir dann 500 drauf gebucht für 7 Tage oder so. Und dann ist das halt so. So, und jetzt versucht der, um unser Auto rum da drauf zu fahren, oder? Nee. Ah, der hat die falsche Abfahrt genommen. So sieht's aus. Ich war hier auch noch nie unterwegs, hier in diesem Gewerbegebiet oder da hoch. Wo wir zu hoch laufen gleich, da haben wir mal 2 Caches gefunden vor 2 Jahren, glaube ich. 2, 3 Jahren. Vor Corona. Ne? Und, ja, das sind halt alles Pettlinge meistens. Ne? Ja. Halt, Aber ist ja nicht schlimm. Ja, ist ja nicht schlimm. Man hat's auch gefunden. Bei uns hat das ja mit der Hamburger Hallig heute nicht geklappt. Wir wollten eigentlich auf die Hamburger Hallig spazieren, ne? Also nicht mit dem Auto. Das machen wir eigentlich jedes Jahr. Ja. Aber weil es ja dann schon so spät war mit Einkaufen und allem, haben wir es dann gelassen. Ja, und jetzt fehlen uns halt ein paar Schritte, ist aber nicht schlimm. Dann fahren wir da entweder morgen mit dem Auto hin, obwohl morgen Nachmittag soll es nicht regnen. Mal gucken, ob das stimmt. Und wenn dem so ist, dann gehen wir halt morgen. Ja, Hamburger Hallig. Ich bin da. Ja. So mit dem Fahrrad mit Gegenwind, das ist jetzt um diese Jahreszeit eine sportliche Herausforderung. Wir haben uns jetzt diese E-Bikes gekauft, da diese Pedelecs. Ja. Und ich glaube, damit wäre es eher nur ein Problem bei Seitenwind, weil wir so einen hohen Schwerpunkt haben. Aha. Und ich habe ja viel Fläche, ne? Ja. Wenn mich da der Wind packen würde. Aber von vorne wäre mir das, glaube ich, egal. Weil man, der hat so einen gnadenlosen Antrieb, das Ding. Da kannst du ja praktisch im höchsten Gang kannst du mit anfahren, ne? Ja. So im Turbo-Modus und das ist, ah ja. Das ist aber cool. Jetzt schrieb der Roland, also Eigengott, schrieb dann heute, als ich da von der Hose twitterte, schrieb er, ja, das kommt vom Pedelec-Fahren. Dann habe ich gesagt, da musst du mir jetzt aber näher ausführen. Und dann meinte er, ja, wäre bei ihm also bei den Hosen auch so, die werden immer im Schritt dünn wegen dieser Belastung beim Radfahren. Mhm. Und meine Holde sitzt da, lacht sich kaputt, weil ich bin ja mit dem Ding jetzt in Summe 25 Kilometer gefahren und das hätte die Hose ja halten müssen. ja, ich kenne das. Ich habe ja auch ein paar Kilo zu viel, von daher, Bewegung ist ja mal gut, aber ich bin jetzt, ja, wenn wir unterwegs sind, weil dann laufen wir halt, aber ich habe es halt, mit einem Meniskus im Knie. Und, okay. Und das ist halt ein bisschen nervig. Moin. Ich versuche so meine 10.000 Schritte auf jeden Fall zu schaffen. Klappt in der Regel auch, außer samstags, da bin ich dann schon oft ab morgens im Keller und klimper halt ein bisschen rum. Nee. Ja, und dann samstags komme ich da nicht so dazu. Aber naja, man muss auch mal einen Tag Ruhe haben. Das stimmt. Muss mal Kabelschicht gucken. Bitte? Muss man immer hin und wieder mal die Kabelschicht angucken, weil ich ja bei einer Firma arbeitet, wo wir Glasfaser einkaufen. Aha. Mal gucken, wer hier so ist. Eigentlich weiß ich das hier. Vorne laufen wir rein, und hier vorne liegt man am Weg. Okay. Die Nummer 9 erlaubt mir hier. Hinweis ist ziehen und ich glaube, ich sehe was. Ah, ich sehe es auch. Ich glaube, die Hose ist auch da. Ja, aber. Was ist das denn jetzt? Ein Brief oder was? Ach du Schade. Kann man ja wieder schön ablästern. Ja, wir haben ein Mini-Logbuch. 3 Streifen, der dritte schlecht geschnitten. Wir sind die Ersten, die sich, jetzt reinschreiben. Es ist wahrscheinlich ein neues Logbuch. Kommt ein LKW, der brettert hier wahrscheinlich gerade durch, war Full Speed oder? Name. Ja, den Rest schreibst du bestimmt rein, ne? Du willst da kein Datum haben. Du kannst dich gerne mit drauf, mit dem Datum ist mir jetzt egal. Also ich fände das bei dem hier jetzt schade, wenn wir da jetzt ja, so viel Platz. Da, ja, es ist alles kein Problem. Könnte jetzt ein Ketzer sein und sagen, wenn ich jetzt ganz viel, also für alle Caches kein Datum geschrieben hätte, ne? Habe ich bestimmt 3 Kuliminen gespart. So, mal gucken, wie heißt der denn? Der heißt Metall GC9G7YF. Metall, aha. Metall. Ja, warum nicht? Oder Metal. Ah, Black Metal. Das ist alles noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Es gibt so einfache Lokstreifen. Ich habe gerade gesehen, wo du auch schon warst. Achso, ich hab hier so ein bisschen rum DNF, so ab und zu. Mhm, wir gerne mit. So, können wir machen. Mhm. Mal nicht zu weit, ne? So, das geht. Dann kommt man noch dran. Also mit dem Kuli nachschieben. So. Ja. Nein, man muss nicht immer ganz gemein sein, nur ein bisschen. Ganz so groß ist ein Abzeichen dafür drin. Oh, ein Viertel haben wir schon. Wow. Dann sind wir, weiß ich nicht, um 6 fertig, ne? Fast ja, halb 7. Ja, ich habe mich gewundert. Aber wenn du sagst 19.30, reservieren wir 19.30. Da habe ich kein Problem mit. Weil wenn du vom Gehen her eventuell ein bisschen eingeschränkt bist, das kann ja Gründe haben, ne? Ja. Aber das Wetter ist ja noch gut. Hast du geguckt, ob es regnet? Das habe ich auch. Ich finde, wenn man so läuft und ein bisschen Abwechslung hat durch die ganzen Gebäude, oder dann ist das, kommt einem das nicht allzu lang vor. Aber ihr seid ja häufiger unterwegs. Aber nicht zum Cachen. Nee. Nö, wir gehen eigentlich so spazieren. Bei uns in der Gegend haben wir sowieso alles abgecached. Dann ist das Beifang, ne? Oder und wenn wir mal irgendwo anders sind, okay. Also hier cachen wir schon. Dann kann man halt wenigstens mal gucken. Dann hat man ein Ziel, ne? Aber bei uns müssten wir irgendwo hinwegfahren. Da muss ich das nicht mehr haben. Auch nicht so punktemäßig möglichst viele. Mhm. Ich bin jetzt fast noch auf dem Stand, wo ich aufgehört habe. Ja. Vielleicht so 100 mehr oder was. Ja? Machst du gar nicht mehr viel? Nee. Cashen mache ich nicht mehr viel. Was sagt das Ding? Irgendwie neben einem Boden. Im Boden? Am Zaun? Die sagen da am Zaun. Hast du was gesehen? Nee, ich frage nur. Nee. Dann gucke ich hier. Ja, Kabelbinder. Du bist wieder da? Mhm. Frau ist wieder da. Kabelbinder am... Wie heißt das Ding? Das heißt Gas 451. Oh Mensch, ja, da hätte, ja, das hätte man ist ja, da, ja, hätte okay. man drauf kommen können. Hätte man ja, genau. Wer lesen kann, ist kein Vorteil. Ja, auch nicht immer. Genau. Aber da steht es jetzt tatsächlich drauf. Genau, GC9H7B5. GC9H7B5. Magst du dich da noch mit bei? Bei uns? Die haben hier NATO-Draht drauf, guck mal. So richtig schön. Ja, da muss ich weiß. Was muttert Mut? Nee. Ein Foto. Achso, Foto. Foto. Wenn ich dabei bin, Foto muss. Foto muss. Kein Foto, keine Party. So. Mein Risikostatus. Ich habe wieder die Warn-App nicht an. Dann pault der immer wieder. Das könnte ein Hanadeckel sein. Das ist, ach ja, so. Gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder zurück. Ich dachte, ein Heidelamm. Heidelamm? Ein Heidelamm. Wuchtbrumme. Auch nicht schlecht. Guck, der hat hier Schrott. Ja. Das ist wie ein NATO-Draht, weil das wird ja kein... Das wird geklaut wie... Ne? Ja. Es wird gern. Ja, aber ernsthaft. Also Leute, die jetzt sowas klauen wollen, ne? Die werden da jetzt nicht drüber steigen, um sich irgendwie ein Kilo Metall zu holen. Ja. Die nehmen da ein Zaunsegment raus und dann geht das ab. Ja, ist ein alter Saab. Der hat ein H-Kennzeichen, hört sich wahrscheinlich besser an als der andere Saab heute. Ich bin ja heute wieder ein bisschen eskaliert. Wir waren in Husum und es ist so dieser Parkplatz, der so ein bisschen tiefer liegt, kennst du bestimmt. Mhm. Am Hafen, also ja, da, ne, ja, so, ja. Gegenüber der Polizei. Polizei, genau. So, da ist ja auch ein Zebrastreifen, ne? Ja. Und ich will ganz vorschriftsmäßig über einen Zebrastreifen gehen, wie sich das gehört. Und als ich gerade drauf gehe, fährt so ein Typ, so ein Opa, so einfach auf den Zebrastreifen drauf. Und da steht der vor mir, ich kann gar nicht weitergehen. Ne? Ich hätte ihm am liebsten, also ich hatte gerade keinen Backstein, ne? So, ich hätte ihm ja am liebsten direkt so, hab ich da rumgefaucht. Hab jetzt ja gehofft, vielleicht kommt ja einer von der Polizei, ja, wegen Beleidigung, aber da war nicht, das kannst du vergessen. Stehen, das ist ja die Straße zum Dockhof hoch, da ist am Anfang ist 50, nachher ist 30. Ja. Und dann stehen sie mal gerne da zu blitzen, gerade am Wochenende oder abends, wenn die Leute so Sonnenuntergang gucken, mal noch mal schnell hin und dann rank, hast du ein schönes Foto. Na, auf jeden Fall. Und hinter dem oder vor dem, weiß ich gar nicht, da ist vom Parkplatz einer mit so einem alten Saab gefahren und der hörte sich mehr an wie ein Krabbenkutter als wie ein normaler Automotor. Ne? Der klingelte und klapperte und nagelte. Es war eine wahre Pracht. Leider hatte ich nichts zum Aufnehmen dabei. Sowas hört sich immer gut an. Naja, irgendwas ist immer. Apropos Husum, ich soll dich noch schön grüßen vom Schasen. Okay. Und der hatte mir gesagt, dass der Fischhöcker an der B5 nur noch am Wochenende auf. Ja, das haben wir festgestellt. Das habt ihr festgestellt. Das haben wir festgestellt. Ja, das passiert schon mal. Genau. Und hier vom Sven mit W. Ah. Ja, Der schrieb mich noch extra an und sagt, muss schon Grüße bestellen. Dankeschön. Sag, wir sind auf Geocaching-Runde. Ja, waren ja einige Leute hier jetzt hier oben. Aber ja, im Moment ist inflationär Bayern und Ostdeutschland, habe ich so festgestellt. Ja, jetzt Schleswig-Holstein ist, aber steigen die Gästezahlen. Jetzt sogar gerade so zum Herbst ist oben mal gut passiert. Nee, also wir hatten Wortfindungsstörung. St. Peter-Ording sind wir jetzt ja gewesen. Und auf dem Weg sind wir auch beim Fischhöker vorbei. Mhm. Und haben dann festgestellt, dass da nur samstags was geht. Oder Sonntag. Also nehmen wir das dann auf dem Heimweg mit. Passt das. Ja, und da waren also sehr viele Bayern unterwegs. Eine Dame mit Lederhose. Ich kann das alles nicht verstehen. Gut, kostümieren ist halt trendy. Und vielleicht ist St. Peter-Ording im Oktober für die so wie ein Karnevalersatz. Oder sie ist noch nicht dazu gekommen, sich umzuziehen nach dem Oktoberfest. Wer weiß das schon? Ja. Ach ja. Ja, Oktoberfest. Ich meine, es gibt ja genug Festivitäten in Husum. Die Hafentage oder das Krabbentage. Husumer Krabbentage. Denn es irgendwie etwas, so ein, ich weiß gar nicht, was das ist. Auf jeden Fall mit ganz viel Musik. Kann auch sein, dass das die Hafentage sind. Das ist immer ganz nett. Da war vor Jahren mal eine Band oben aus meiner alten Heimat aus Friesland. Oder aus Friesland. Okay. Und die haben auf einer Bühne gespielt. Und ich habe gesagt, ey geil, guck mal hier. Mit dem einen habe ich früher im Sandkasten gespielt. Da haben wir immer Phantomas-Filme geguckt. Am Samstagnachmittag. Ja, Louis de Funès. Und Louis de Funès, genau. Mhm. Und Winnetou und was nicht alles. Und der freut sich sicher. Ja, dann waren die auf der Bühne. Geile Show ist natürlich alles so. Die irgendwie covern halt Titel. Ne? So, ja. Echt geil. Und dann war eine Pause und dann bin ich hinten im Backstage, mal in so ein Zelt. Und dann habe ich nur gerufen: Uwe, Uwe, komm raus. So, und dann kam Uwe raus und er so: Was machst du denn hier? Ja, haben wir uns ein bisschen unterhalten. Ja, war die Pause rum und dann musste er wieder auf der Bühne und hatte nachher noch auf der Bühne angesagt, dass er hier alten Bekannten getroffen hat. Ah, schön. Hier, und der steht da vorne mit seiner Lebensgefährtin und dass wir mal richtig Party machen sollen. Und jetzt ist mal. Okay? Aber hier ist richtig viel Solar. Ja, hier haben die richtig viel Solar. Die haben mit Sicherheit auch Wechselrichter. Die haben ja die ganzen Hallen ja so gebaut, dass die da richtig viel drauf knallen können. Das ist allerdings Richtung, jetzt muss ich überlegen, oh, ein Frosch. Ein kleiner Frosch. Ja, Frau will jetzt garantiert Foto machen, deswegen klappt, dann gehe ich weg. Suchbild das ist der mit Frosch. Erste Frosch, der hier fotografiert worden ist. Ein Jungfrosch. Ja. Ja, wir haben bei uns ja neulich welche beim Schrittieren in Engelskirchen gehabt. Ja, die Folge ist immer vor. Ja. Und das war natürlich brauner Boden, braune Äste, alles braun, froschbraun. Ne? Viel Spaß beim Suchen. Ja. Ja, du warst beim Party machen. Ich war beim Party machen. Genau. Nee, und das war richtig gut. Nachher noch so eine Zugabe und dann während der Zugabe gab es einen riesen Wolkenbruch. Und ja, dann waren wir nachher pudelnass, aber war geiler Abend. Also das war richtig schön. Besonders dann auch alte Bekannte, die nochmal wieder treffen, wo die gar nicht mit rechnen, die haben sich auch gefreut. Aber die sagten halt auch, dass es ein hartes Brot ist als Musiker, als ja, klar, Amateurmusiker, weil alles, was die nachspielen, da musst du ja GEMA für bezahlen, ja, GEMA-Gebühr. Und von daher, je länger du spielst, wenn Leute schreien, oh, irgendwie noch was, natürlich könnten wir noch mehr spielen, aber du bist dann gebucht für eine bestimmte Zeit und irgendwann mal erhöhen sich dann wohl die Gebühren. Ich weiß nicht, wie es da genau ist, aber er sagte, dass wir dürfen auch nicht allzu lang hier spielen, weil sonst rechnet sich das ja gar nicht mehr. Und die ganze Fahrt hier hoch, hin, Unterkünfte, mussten ja das selber bezahlen natürlich. Hatten so zwei kleine schwarze Busse dabei. Ja. Das war schön. So, jetzt gehen wir hier den Feldweg. Und hier links schon die Weiden geköpft. Ja. Das ist hier das ältere Militärgelände. mit einem alten, also mit so einem kleinen Flugplatz, mit so einer komischen Piste, sag ich mal. Aha. Ja, ich habe gesehen, ihr habt bei Husum habt eine Kaserne, ne? Ja, die haben hier so viel Militär, auch teilweise verteilt über die ganzen Dörfer. So Munitionslager oder dann irgendwelche Bunker, du weißt doch eigentlich, was da drin ist, oder ich weiß das nicht. Hin und wieder liegen ja auch mal Caches in der Nähe. Und gerade durch das Cachen haben wir viele schöne Orte entdeckt. Ja. Seit wann machst du das? Wir sind angefangen im Juli 2018. Okay. Weil meine Beste meinte, sie würde mal gerne mit Kindern beruflich sowas machen und wollte mal gucken, wie das ist. Und dann habe ich mir einen Account geklickt, haben in der Nähe zwei Caches gemacht. Ich dachte, ach, das ist ja lustig. Und natürlich gleich gefunden. Zwei davon gibt es jetzt schon gar nicht mehr. Dann hatten wir am Abend, glaube ich, 10 Caches gemacht. Dann waren wir irgendwie infiziert. Und dann habe ich gesagt, irgendwie, das schockt ja nicht mit so einem Account hier. Sehe ich was Ausgegrautes, das kannst du nicht nehmen. Habe ich mir gleich einen Premium-Account geklickt. Ja. Und sie hat einen Basis-Account. Aber wir cachen halt zusammen. Ist halt wie bei uns. Ja. Ja. Das ist man hier 33 Meter noch. Ach, war das der eine, wo ich in DNF gemacht habe? Nee, was? Nee, das ist da hinten. Okay, das war nämlich auch irgendwie so ein. Ja, genau, das ist Biogas, richtig. Ja, das ist dann da hinten auf der Gegenseite, richtig. Genau, auf dem Weg zum Acker steht hier. Ja. Ist der Weg zum Acker? Hier. Hier ist ein Weg zum Acker. Sehen wir die Kescher-Autobahn? Ja. Stacheldraht. Ich würde da dann tippen, dass es vielleicht. Ich sage ja Stacheldraht. Stacheldraht. Frau hat es schon. Ist ja gut. Nicht immer gut. Ja, das ist Problem 2. Ich habe ja auch Halbschuhe mit. Und diese Halbschuhe, ja, da löst sich gerade die Ferse auf. Aber nicht aufgrund des Alters, sondern aufgrund der Abnutzung. Profil war weg und jetzt bin ich schon auf der Dämpfung. Aber weil ich halt keine. Wir gehen am Samstag noch auf den Kescherball. In Lindlar oder? Nee, wir sind noch hier. Ach, ihr seid noch hier am Wochenende. Ja. Ja, aber Samstag ist halt Kescherball, Sonntag fahren wir zurück. Und da muss ich diese Halbschuhe aber noch anziehen. Bevor es die Ferse ganz auflöst, habe ich dann heute mal die hohen Schuhe angezogen. Ja. Aber ich habe, wie immer. Darf ich das selber reinschreiben? Ja. Da habe ich die Schuhe, die ich eigentlich so für so einen Ball anziehen könnte, dann. Auch direkt zu Hause, weil ich habe so viel zu Hause vergessen. Das war alles irgendwie so ein bisschen stressig. Wir haben nämlich erst morgens gepackt und ich hatte noch ein Kind zu Hause und da wurde dann auch geklönt, weil der wohnt ja nicht da. Ja, dann war das alles so ein bisschen kompliziert. Aber so ist das. Aber zum Glück nicht nur ich, sondern die holt auch den Stick. Yeah. Ich sag dir mal, der heißt für Maxi und GC9K7ZH. Ja. Ja, für Maxi ist auch auf der anderen Seite, wo ich gepault habe. Ach so. Weil das ist so diese. Und noch einen für Maxi war eben. Ja, Maxi ist die Telefon. Die wird auch heute wieder mal gucken. Ich bin wieder mal in Lockbüchern bei Weihnachtskette. Ich weiß gar nicht, ob ich da mitmache. Aber ganz klar. Ja, und diese Maxi-Caches, ich habe ja meistens so vom Vorjahr hier oben schon die ganzen Caches im GSAK. Mhm. Ja, und jetzt hatte ich aber Römm und noch so ein paar andere Sachen dazu gemacht. Dann hatte ich über 3000 Wegpunkte und die konnte ich natürlich alle nicht auf mein Navi packen. Das hätte dann irgendwann gemault. Und da musste ich dann einiges wegmachen. Und was ich dann gerne wegmache, weil ich ja weiß, dass es in der Regel uninteressanter Kram ist. Was machst du jetzt? War ich wieder dreckig? Ah. Weil das meist ja uninteressanter Kram ist und so Paddling-Zeugs, alle paar Meter habe ich diese ganzen Runden weg. Ne? Also einfach nur nach Namen sortiert und immer wenn das ein paar mehr waren, fopp. Unter anderem auch die Maxi-Dinger. Dann sagte die Holde, ja, lass doch mal da hier in Sonnebüll und, oder Sonnebüll ist hier Sonnebüll, ne? Ja, ja irgendwie, ist ja wurscht. So, auf jeden Fall, lass doch da mal gucken, weil das ja hier in der Nähe der Ferienwohnung ist. Dann sag ich, muss doch mit dem Handy machen, weil ich habe die alle nicht drauf. Nö. Und dann überlegte ich erst auch noch so, warum hast du die denn nicht drauf? Sind die jetzt neu oder so? Und dann fiel mir ein, ach so, du hast ja neulich in der Vorbereitung die ganzen Runden rausgeschmissen. Ach so. Also diese. Ja. Ihr wart ja gestern auf Räumen, ne? Habt ihr da die Bunker-Caches alle gemacht oder zumindest einen Teil davon? Wir waren vor vier Jahren schon mal da. Mhm. Da haben wir einige bei den Bunkern gemacht. Und ja, gestern war, wir hatten ja eigentlich relativ viel vorgehabt, was wir da alles machen wollten, wo wir überall essen wollten. Haben dann zuallererst mal auf diesem Damm einen gemacht. Ich habe erst zu Hause gesehen, dass es auch noch einen zweiten gibt. Egal. Und dann haben wir diesen alten Bunker gemacht, wo man diese zwei Fotos erst suchen muss. Mhm. Den habe ich aber relativ alternativ gelöst. Aber das erzähle ich im Podcast. Und da habe ich auch schon mal drauf hingewiesen, weiß ich gar nicht. Ich kann das auch rausschneiden, ist ja egal. Auf jeden Fall, ich hatte das überlesen, dass man diese beiden Bilder auf Röhm suchen sollte. Ne? Also ich klicke da dieses X-Trail auf und sehe so ganz Europa, ey, wo soll ich denn da die Flugzeuge suchen? Ne? Was ein Scheiß. Alles wieder zugemacht und nach dem Zumachen gegoogelt, wo gibt's auf Röhm eventuell einen Flugplatz. Ja, Flugplatz nicht. Aber es gibt da dieses Sperrgebiet, dieses Schießgelände. Und da sind Attrappen aufgebaut. Ach so. Ah ja, okay. Nee, aber das hatte ich. Nee, auch wieder falsch. Ach, hier darf man jetzt durch oder was? Ja. Nein, also zu Hause habe ich dann einfach geguckt, was gibt es denn da für Bunker? Und habe mir Bunkerbilder angeguckt. Und es ist ja ein Bild von so einem Bunker auf diesem Listing drauf. Und der einzige Sandbunker, der für mich in Frage kam, war da oben bei Resa. Und da habe ich gedacht, okay, nimmst du den. Hatte mir die Koordinaten von dem Ding notiert, alles schick. So, und jetzt, einen Tag vorher, oder hat es ja geregnet, montags, und ich las das Listing nochmal und da steht da drin, ja, das sind Bilder auf Röhm. Und dann dachte ich so, naja, Attrappen, Flugplatz gegoogelt, Attrappen, oben im Norden. Und das Bild, was du da jetzt findest, das sieht dem, also von diesen drei Flugzeugen, sieht dem momentanen Luftbild nicht mehr sehr ähnlich, weil auf dem momentanen Luftbild sind die nur noch fragmentös vorhanden. Das findest du nur sehr schlecht. Wenn du also nach drei weißen Flecken suchst, in einer bestimmten Anordnung, kannst du vergessen, du musst schon richtig reinzoomen. Ah, okay. Ja, wird also schwieriger. Aber egal, ich hatte es dann gelöst und die Koordinaten passten so ziemlich da, wo ich das vorher auch angenommen hatte. Insofern war alles gut. Dann kommen wir da an. Ich krabbel in das Ding da rein. Weißt du, alter, dicker Mann, prima. Und such da und dann hat da irgendein Tier drin gegraben und dann waren da so... Uriniert hat es wohl auch, Hundekotbeutel waren drin, allerlei Müll, war überhaupt nicht schön. Dachte ich, was willst du denn jetzt da machen? Und dann sah ich diesen, in Anführungszeichen, Kamin. Dann habe ich gesagt, da kann es ja nicht drin sein, weil oben siehst du nichts und nach unten wäre es ja durchgefallen. Ne? Weil ist ja ein Kamin, ist ja eine Röhre. Und unten war ja der Sockel weg, also war für mich eigentlich klar, da ist es nicht. Bin ich wieder raus, sagt zu Holden, naja, weh es auch nicht. In dem Moment höre ich, da kommen zwei mit Fahrrädern, ein Mann und eine Frau. Frau geht rein, also die sagten dann, ja, die suchen eine Dose, ja, sag ich, schön, wir auch. Aber sag ich, drin hier Hundekotbeutel und bla. Ja, sie geht rein, ja, ich hab's. Hat natürlich reingegriffen und da drin war irgendwie zu. Wieder ich, ne? Egal. Ja, und dann ist die Holde noch mal rein, hat's dann auch gelockt und alles war gut. Ja, das, ich glaube, der Cache ist hier vorne am Bein. An dem, ja, ich bin auch immer froh, dass ich meine Beste da mit hat, weil die achtet auch immer auf die Cache-Autobahn und ich kühle mein Handy rum und Koordinaten und was muss da sein und sie, nö, brauchst du gar nicht gucken, ich hab das schon gesehen. Ja, so ist das mit den digitalen Medien, ne? Dann hat sie, aber es hilft mir eigentlich wirklich weiter. So, und nu? Cache-Autobahn. Ja, hier vorne geht irgendwie was rein, unter dem Baum. Von hier geht nichts rein. Wie heißt der denn? Der heißt Ich hab ihn. Ach so, ja. Wollte gerade sagen, der heißt Leuchten. Wer hätte es gedacht? Der ist abgefallen, der steckt im Boden. Ah, Scheiße. Nee, ich habe sie nicht zerrissen, ich bin nur hängen geblieben. Im Dreck. Das Unterteil. Ja, guck, dann ist sie doch gefunden. Ja, steckte im Boden. Obwohl da wohl Magneten dran sind, war nicht sehr und riecht ein bisschen streng. Du mich wieder mit ein? Ja, Nee, und da hatten wir den. Und dann haben wir diese urbane Legende vom Spitzberg. Die hatte ich auch unkonventioneller gelöst. Weil da waren wir ja auch vor 4 Jahren schon mal. Kannst du das mal nehmen? Eben. Und der heißt GC. Okay. Was weiß ich wie. Der heißt für Maxi. Wieder mal. Nee, Entschuldigung. Leuchte Nummer, die Nummer sagen wir jetzt mal nicht. Also. Das veröffentlicht. GC9P37F. GC9P37F. Na gut. So. Mit dem Aufkleber, wo eine Nummer draufsteht, damit wir die verwalten können. Wenn einer sagt, nachher sehen Sie, ist da nicht ausgefallen. Ja. Fahren wir mal hin. Ja. Also, ich spiele ja noch ein anderes Küche extra hier, die Spieler sind ja Flieger drauf. Ja. Dann wird das immer das Licht 25. Oh, jetzt muss ich mir noch bücken. Ja, das ist früher war da hinten noch einer runter, aber der ist nicht mehr da. Ich habe geguckt. Einer ist noch auf der anderen Seite von der Startbahn. Ich weiß nicht, nee, da ist ein Zaun davor. Das sieht aber so aus, als wenn man da durchgehen kann. Entweder nehmen wir den noch mit, da hinten. Das passt nicht, weil wir haben jetzt eigentlich nur... Wir haben 10 vor 6 und fahren wahrscheinlich ja nur 5 bis 10 Minuten bis zum Stefan, insofern. Nee, ich dachte echt, dass das hier, dass das länger dauert. Auf jeden Fall, da musst du ja auf diesen Hügel rauf oder die Treppenstufen zählen, ne, auf diesen Berg. Und ich hatte da vorher mal gegoogelt. Und jetzt wusste ich natürlich nicht, haben die jetzt gerundet oder haben die nicht gerundet, aber ich hatte halt die Anzahl dieser Treppenstufen. Und mit der konnte man dann einfach die Meterzahl berechnen und den Winkel. Dann habe ich gesagt, naja, und dann haben sie noch geschrieben, ja, es ist ja jetzt nicht mehr erlaubt, durch die Dünen zu spazieren, aber es gäbe einen legalen Weg. So, ich hatte dann gerechnet und dann fiel mir auf, okay, da in der Nähe, wo ich rauskam, da war so eine Zunge von so einem Wald. Und im Wald darfst du ja gehen, also den Wald darfst du betreten. Also mit einem Umweg in den Wald hätte gepasst. Prima. Dann wollten wir halt zu diesem Spitzberg fahren. Aber die Straße, die wir, ich vermute mal, die wir damals genommen haben, das war eine Privatstraße, also stand Autos und Motorräder verboten. Das haben wir dann nicht gemacht. Haben dann an der Kirche geparkt und sind von da zu Fuß, aber dann direkt zum Final, weil ich dachte, das muss irgendwie passen. Und ansonsten gehst du halt auf dieser Linie, weil die Meter, also der Abstand, der war mir klar. Ob der Winkel jetzt passt, der war mir nicht ganz klar. Aber das kann auch nur im Bereich von 30 Metern sein. Ja, aber es war eine Punktlandung. Also die Angabe im Netz hat wohl gepasst. Ja, dann hatten wir auch den Cache. Und keine Sau interessiert das, dass du da nicht in die Dünen sollst. Da steht, da ist hier ein Weg auf die Düne rauf. Steht ein Pfosten, Fußgänger durchgestrichen. Da ist ein Weg auf die Düne rauf, steht ein Pfosten, Fußgänger durchgestrichen. In der Mitte gibt es jetzt einen neuen Weg, da steht noch kein Pfosten, da latschen, sondern alle, das ist so, ja. Jetzt unbefugt? Ja, weil es ist ja ein Flugplatz und wir sind unbefugt. Ist hier ein Cache? Am anderen Ende, einmal rüber. Aber dahin wo? Ist einmal rüber? Da kommt man nicht hinter. Der liegt auch noch hinterm Zaun, das ist scheiße. Da. Nee, da, nee, das ist... Sollte man mal nicht machen. Hier ist auch noch der Axtwurf. Hier ist der lokale Axtwurf, machen die hier? Ja, Axtwurf. Ich glaube nicht, dass sie Messer werfen machen hier oben. Hätte auch sein können, dass sie hier Bogenschießen, aber. Ach so, Bogenschießen, ja. Also das wäre jetzt so ein. Bogenschießen machen ja viele. Ja, das die haben auch oft runde Scheiben, aber naja. Ich hätte jetzt Axtwerfen gesagt. Aber kann auch sein. Aber sieht halt auch schon so ein. Ja, ich gehe da jetzt einfach mal gucken, weil das ist ja Holz. So, beim Bogenschießen haben sie meistens ja Stroh oder sowas. Oder ist das Stroh? Ja, das kann Holz oder Stroh sein. Also das ist definitiv, das ist ja, ich denke, Bogenschießen. Weil wenn das, wenn das Axt wäre, dann... Ja. Oder moderne Pilzzucht im gewissen Winkel. Wir wissen es nicht. Wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Und da sind die Bänke, wo die Leute den Pilz mal wachsen zuschauen können. Genau. Die viel Zeit haben, ja. Abgeplante Pilze. Es ist sehr spannend. Also das Bild, das muss ich auf jeden Fall haben. Wenn einem so viel Unsinn widerfährt, dann ist es schon ein Podcast wert. und ein Foto, ganz klar. Ja, dann. Ich muss mal überlegen. Wenn wir jetzt. Jetzt haben wir 18 Uhr. Jetzt schaffen wir noch zurück. Dann nehmen wir den da hinten noch mit. Da in, genau, da hinten siehst du den Wald. Ja. Und da liegt auch noch ein Cache. Okay. Das ist der alte Galgenberg. Ah. Genau, aber. Galgenberge haben wir bei uns auch, nur die sind wirklich auf dem Berg. Das ist ja mehr so. Da fährt man auch gerne dreimal hin. Hügel. Ja, da gab es bei uns auch damals im Dorf. Im Ort gab es einen Galgenberg. Ich bin jetzt gerade aus Rötter laufen und da hinten nochmal links. Rechts. In Hessen hat ja erst vor ein paar Jahren der letzte Scharfrichter seinen Job aufgegeben oder so, ne? Also die hatten einen, weil die hatten, meine ich, auch noch bis vor ein paar Jahre die Todesstrafe. Das wurde nur durch Bundesrecht negiert, weil wir in Deutschland halt keine haben. Ja. Ne? Das ist doch, glaube ich, so in Hessen. War das nicht so in Hessen, dass das da noch im Landesgesetz drinsteht, aber halt ungültig ist oder gegen Bundesrecht? Genau. Aber wenn man mal irgendwo ist, aber gut, da mitschleppen würde ich auch nicht, aber so mal zum Festival hinstellen. Ja. Und dann ja gut, ich bin jetzt nicht der Festival-Typ. Ich weiß, du bist der Festival-Typ, aber ich bin es halt nicht. Festival-Typ? Ja. Oder der Konzert-Typ. Aber welche Festival-Typ? Du richtest die aus, oder? Nein, ich bin jetzt am Wochenende, am nächsten Wochenende bin ich bei hier, beim Autoimmun-Festival, Tribute-Festival südlich von Bremen in Bruchhausen, in Asendorf, bei Bruchhausen-Vilsen, wo das Vilsa-Mineralwasser herkommt. Ah. Und da spielen an drei Abenden 15 Bands. DJ-Set gibt es auch noch irgendwie so alles Gothic, Dark Wave, Elektro, EBM. Das ist so meine Richtung. Da fühle ich mich dann wohl und habe einen glücklichen Abend. Und wenn ich Glück habe, treffe ich da mindestens einen, den ich kenne aus Bremen. Das Autonom war früher in Hameln, aber jetzt aufgrund Corona mussten die das verlegen. Weil der Veranstalter, der organisiert sonst auch Mittelaltermärkte, das rechnet sich nicht mehr. Und bei den Acts, die ja sonst noch auftreten würden, die können halt normalerweise eine riesengroße Halle füllen. Ja. Vielleicht nicht eine riesengroße, aber eine Halle füllen. Und das ist halt so ein, was ist das, so ein Kulturverein auf dem Dorf mit einem Gelände im Garten. Da wird eine Bühne aufgestellt und es gibt keine parallelen Sets, sondern alles nacheinander weg. Und ja, ich denke mal ein paar Bier- und Bratwurststände dabei. Und ich habe dafür noch ein altes Ticket vom Autoimmun aus 2020, das ich mir 2019 vor Ort gekauft habe, in Hameln, weil das war damals in Hameln. Ja. So. Finde ich ja witzig, haben wir sogar Straßennamen. Das war übrigens hier früher, ich hatte ja vorhin gesagt, das war Bundeswehr, das war das alles Bundesgrenzschutzgelände. Aha. Und dieser wunderschöne Mobilfunkmast, ist keiner von uns. Nee, ist Richtfunk, ne? Da oben. Das ist, genau, also zwei Suppenschüsseln. Das ist Richtfunk und der Rest sind die normalen Strahler. Genau, und das andere, das ist die neue 5G-Antenne. Und die macht gleichzeitig mit 2G und 4G, also LTE. Welches und andere? Diese lange, die da runter guckt. Drei, die haben vier Sektoren wahrscheinlich. Eine guckt wahrscheinlich noch da in die so andere Richtung. Ja. Und das ist alles da integriert jetzt. 2G, 3G ist ja meistens abgebaut, das heißt UMTS ist abgebaut. Es gibt noch Edge, GSM ist ja Grundversorgung, das muss man machen. Und dann 4G, LTE quasi und 5G ist alles integriert in der Antenne. Und jeder Netzbetreiber hat unten so einen Container stehen. Nicht jeder, aber ein Footprint draußen, sehr wahrscheinlich ist das eine Telekom. Der kleine wird Vodafone sein und wenn wir hier wären, hätten wir einen Outdoor-Footprint. Also wir halt Telefonica oder U2. Aber ich sehe, da ist nichts mehr. Von daher, wir sind hier nicht. Aha. was ein bisschen schade ist, weil in Breed steht, die Netzabdeckung nicht ganz so toll ist. Und wir sind in Breed steht nur im Wasserturm, direkt am Bahnhof. Also diese Suppentöpfe sind, ist immer Richtfunk und der Rest ja. Sind die... Ja, wir haben bei uns einen ehemaligen Fernsehturm und seitdem das ja mit dem Fernsehen nicht mehr so ist terrestrisch, haben sie das Ding dann auch richtig mit Antennen zugepflastert, aber die bauen jetzt hier an jeder Ecke halt auch diese Stahlmasten. Ja, für Stahlbetonmasten. Ja. Also das ist sogar so, dass jetzt mal die Vodafone, Telefonica und die Telekom gemeinsame Masten bauen, sogenannte trilaterale Standorte. Aha. Und einer kriegt für den Mast den Hut auf und baut den dann und stellt den anderen Betreibern dort Netzkapazität zur Verfügung. So, das ist so ein Projekt, wo auf der grünen Wiese dann neue Masten entstehen. Das werden auch überwiegend Masten sein und ich glaube, da sind keine Standorte auf Gebäuden bauen, meistens Masten, denke ich. Und dann ist das halt ganz praktisch. Einer versorgt den und man spart halt Geld. Also ein Netzausbau kostet ja was. Ne? Wenn jeder seinen eigenen Mast hat, bei uns ist es auch so, oder bei vielen Betreibern ist es so, einer baut den Mast und die anderen haben eine Mitnutzung, bauen aber noch eigene Antennen auf. Und bei diesen trilateralen Standorten ist es dann so, dass einer stellt komplett alles und die Bandbreite oben von diesen Sektorantennen, die werden mitgenutzt durch andere Betreiber auch. Und da geht wirklich auch ein Glasfaserkabel hoch. Okay. Bei den alten geht auch noch Koax hoch, aber bei den neuen 5G-Antennen, die werden überwiegend mit Glasfaser angebunden bis unten zu diesen, wo die Technik steht, zu den Footprints. Und zum Beispiel mein Job ist es dann, solche Standorte auch mit Glasfaser anzubinden, aber über das öffentliche Netz halt, also Breitbandanbieter oder die großen Netzbetreiber, mit denen wir Verträge haben. Und das ist so mein Job. Aha. Was ich da bei der Telefonica mache. Und ja, viel zu koordinieren und abzustimmen und ach ja. Und bis so eine Genehmigung für so ein Mast da ist, das dauert meistens auch schon 2 Jahre. Ja. Und das darf jetzt in den Podcast oder nicht? Das musst du entscheiden. Das kannst du machen. Kann ich machen. Das gut. Ist was Allgemeines. Ja. Ja, es gibt ja so diese urbanen Legenden auch. Wenn ich schon mal einen habe, kann ich ja mal fragen. Wir hatten jetzt ja vielfach so früher, ich weiß ja nicht, ob das bei den Trilateralen durfte das ja dann vielleicht anders sein. Aber es hieß ja immer, okay, wenn du jetzt da einen Mast hast und der ist der Telekom und da bucht sich jetzt irgendeiner, der bei einem anderen Betreiber ist, ein, dann werden die Telekom-Kunden bevorzugt. Ist das so oder wird das immer nur erzählt? Wenn jetzt sehr viele kämen und die Mastkapazität erreicht wäre. Das ist hier, glaube ich, nur eine Erzählung. Das ist, glaube ich, nicht so. Weil jeder jetzt ja seine eigene Kapazität bereitstellt bei den alten Standorten. Und eine Mitnutzung heißt einfach nur, ja, wir müssen mal über den Graben rüber. Oh, der dicke alte Mann soll springen. Schwimmen. Oder schwimmen. Nee, das ist aber, sowas hasse ich ja wie die Pest. Guck mal, ob das geht. Oder ob es einen vernünftigen Weg dahin gibt. Ah, nee, das sieht aber schlammig aus. Nee, das geht. Das geht? Na gut. Ja, das geht. Und da vorne ist eine Brücke. Und ich sag noch, guck doch mal, ob es einen vernünftigen Weg geht. Du weißt doch, Geocacher muss immer abkürzen, oder? Nee. Dann sind wir keine Geocacher. Mein Sohn hat mir mal ein Buch geschenkt. Also der wollte mir irgendwas schenken. Zwar ein Buch, aber er wusste noch nicht so ganz was. Wenn du auf die Seite gehen würdest, dann bist du näher am Mikro. Und dann geht er in den Buchladen und stellt fest, oh, das ist das Buch, das kaufe ich dem Papa. Ja. Titel, ein Scheiß muss ich. Ja, der kennt mich schon ganz gut, der Junge. Also wir sind sind jetzt im alten Galgenberg. Okay. Hier geht sogar rein. Tatsächlich was hoch. Ich merke das. Ja. Da oben ist das Podest. Ich denke mal, den Galgen werden wir nicht mehr finden. Vermute ich auch. So, hier geht eine Kescherautobahn rein. Ja. Wenn die vibriert. Dann nehmen wir die. Und da vorne ist tatsächlich ein Hügel und ein Stein. Ein Gedenkstein. Guck mal. Habt ihr was? Taschenlampe wollte ich eigentlich auch mitnehmen. Habe ich auch vergessen. Gibt's einen Hint? Guck mal hier, ob da eventuell was unterm Stein an der Seite sein kann. Nee. Hinweis ist Pettling. Nee. Am Stein ist es nicht. Hm. Wie viel Meter habt ihr denn noch? Ja, dann ist das vielleicht auch hier möglicherweise nur auf der anderen Seite. Gut. Ein toter Baum, ja, das kann funktionieren. Perfekt. Also bislang ja sehr erfolgreich mit Geocaching haben. Ja, der Hammer. Aufhellblitz. Nee, brauche ich nicht. Das geht noch so. Also das ist der alte Galgenberg. IC3556Q. Wir sagen natürlich nicht, wo der versteckt ist. Also mit dem Baum dürfen wir nicht sagen? Das mit dem Baum dürfen wir nicht sagen. Okay, dann machen wir das auch nicht. Welchen Baum meinst du denn? Meinst du den Baum? Den Baum. Es gibt nur den Baum. Es gibt nur Baum. Ah ja, Baum gibt's auch. Ich hab's verkehrt drin geschrieben, weil es ist einfacher für mich. Ich bin hier am Ende. Ne? Zu am Ende? Ja, ich hab schon das Ende genommen. Guck mal, ob ich... Was? Hat eine Blitz schon wieder? Ist schon wieder die Zeit für Blitz? Ja, das, nee, ich hab's noch ohne geschafft. Hey! So! Ja, der alte Galgenberg. Der hat ja so ziemlich jeder gehabt. Wir haben bei uns einige von den Dingern. Es gibt hier noch hier einen Hinweis, dass hier der erstmalig 1499 urkundlich erwähnt wurde als Olde Galgen. Und nach ewigen Recherchen wurde dann irgendwie herausgefunden, dass hier sogar jemand hingerichtet worden ist. Und das Schafott stand ungefähr dort, wo jetzt die Windmühle steht. Der Stein wurde hier aufgestellt, weil das Wäldchen unter Denkmalschutz steht. Ah. Okay, aber wo ist denn eine Windmühle? Jo. Ist das da hinten der Kopf von der Mühle? Ja, weil ich gerade auch. Über dem, über, wo der Turm jetzt gerade drauf steht. Ja, könnte sein, oder man müsste gucken. Geht da ja dahin. Ja, sehen wir. Auch keine Windmühle auf Google. Ja, vielleicht ist die geköpft. Vielleicht hat man da ja, hat man oben nur den Rotor weggenommen. Könnte durchaus sein. Müsste man mal genau schauen. Ja, haben wir wieder was gelernt. Müssen wir jetzt den Weg zurück? Wir können jetzt hier abkürzen. Und das war quasi das Add-on, weil ich dachte, wir schaffen nicht alle. Gut, dann kürzen wir ab. Und wenn wir den dann, wenn wir jetzt alle haben, die wir suchen wollten, wir haben jetzt noch vor uns. 1, 2, 3, dann habe ich meine 900 Caches vor. Wow, da können wir auch dann richtig feiern. So, und dann können wir jetzt ja wirklich mal die Brücke nehmen. Die Brücke nehmen. Da hätten wir auch direkt hierher gehen können, ne? So. Ja. Wenn wir aus der anderen Richtung kommen, hätten wir das guter gemacht. Hast du da eine Bank? Und einen Mülleimer, Wahnsinn. Da wird ja teilweise schon die ganzen Mülleimer abgebaut, gerade im Naturschutzgebiet. Damit die Leute da gar nichts mit hinnehmen und gar nicht auf die Idee kommen, da irgendwie Partys zu machen. Ja, jetzt nehmen sie es mit hin und lassen den Scheiß liegen. Oder so. Ist ja wie bei uns. Auf der Standardrunde, wo wir halt immer lavalieren, da. Nö. Da haben wir oben auf dem Berg auch so eine Unterstellhütte, Wetterschutzhütte, einfach so ein Unterstand halt mit zwei Bänken an der Seite, wo immer unsere jugendlichen Kiffer oder die es sein möchten, weil sie es eben an die Wand sprühen, hingehen. Da war auch ein Mülleimer, der ist jetzt weg, deswegen bleibt der Müll halt da oben jetzt so liegen. Und ich glaube, den haben sie dann in der Nähe unseres Johanneskapellchens an die größere Hütte dran gepappt, weil da hängen nämlich jetzt zwei. Ich mutmaße, da können die Saubermänner des Ortes nicht mit dem Auto hinfahren. Und wenn sie keinen Bock haben, das Ding zu Fuß zu leeren oder den Müllsack zu holen, dann kommt der Mülleimer halt dahin, wo man hinfahren kann. Aber wie gesagt, reine Mutmaßung. Ich will ja unserem Ort nichts unterstellen. Nichts Genaues, was man natürlich. Ja, Menschen sind halt von Natur aus faul, ne? Genau. Also gleich wieder links rein. Dann stellst du nachher den Hörern deines Podcasts die Frage, die Quizfrage, welchen Weg wir denn gelaufen sind. Das kann ich machen. Muss ich aber nicht nachher machen, sondern, liebe Hörer, die Quizfrage des heutigen Abends, welchen Weg sind wir gelaufen? Und wieder gibt es zu gewinnen das Brust-OP von Adriano Celentano oder einen hohlraumversiegelten Leistenbruch. Ungefähr so? Ja, genau. Gut. Guck mal, wir haben jetzt gerade 1,5 Stunden. Ja. Und ich dachte, wir brauchen hier 3 Stunden. Aber ihr seid ja heute wieder unterwegs. Und ist eigentlich, wo man hier, so unterwegs ist oder wie lange man unterwegs ist. Ja, meine Holde, die kann das ungefähr abschätzen. Dann sagt die 10 Minuten pro Cache vielleicht noch maximal dabei. Weil wenn ich so ein Ding nicht innerhalb von 5 Minuten habe, so einen normalen Tradi, dann gehe ich auch schon mal, ne? Weil ja. Ja, allzu lange halte ich mich da nicht dran auf. Also am Festival in Hameln war, da habe ich auch mal Caches gesucht. Das waren ganz schöne Caches und für einen extra noch ein Rätsel gelöst. Und dann nach der Mystery die Finalkoordinate an so einem Waldstück. Ich dachte, komm, scheißegal, da läufst du jetzt auch noch hin. Und dann war der nachher in 5 Meter Höhe an einem Vogelkasten. Es gab keine Hinweise darauf, dass man E-Kass mitnehmen sollte. Das war dann ein bisschen ärgerlich, weil so ein Buch, so einen glatten Buchenstamm mal eben so mit über 100 Kilo hochkraxeln, das mache ich auch nicht. Man könnte da sonst auch nicht beikommen. Das war so ein bisschen, blöde. So, wir sind jetzt ungefähr da. Das, wo der andere Mystery, den wir hier haben, liegen soll. Und ich vermute mal, dass der am Zaun ist. Auto? Hier. Und Mystery, den hast du gelöst, oder? Den habe ich gelöst. Gut. Hier ist eine Treppe und ein Zaun. Meinst du? Ich nehme hier mal die Treppe und den Zaun. Also das Ding ist abgeschlossen, okay. Aber hier geht eine Kescher-Autobahn her. Gehen wir mal links. Dann schau doch mal. Hui. Oh, da ist ja Fettding-Alarm drin. Ah. Ich muss mir noch überlegen, was ich nehme. Hier schon mal. Niete? Nee. Ich halte den richtigen nicht. Willst du eintragen? Da vorne hat irgendeiner schon mal ein Loch in den Zaun geschnitten. Ja. Da haben sie dann einen Flicken drauf gesetzt. Da hinten ist auch ein Loch im Zaun. Ja, die anderen sind Nieten. Na, ist ja ein glückliches Händchen. Glück gehabt. Steht da irgendwo die GC-Nummer drauf, dass wir sie nicht sagen müssen? Weil das von einem Mystery würde ich ungern auf Band haben. Ich sage immer auf Band. Blödsinn. Ist ja mehr auf Chip. Ja. Ist aber leider hier nicht. Das macht nichts. Ich fotografiere gleich sein Handy ab und dann haben wir das auch. Ich habe ja dann die Fotos nacheinander, da kann ich das eben mit checken und dann passt das. Wo gehen wir jetzt hin? Ja, sind wir den? Ich glaube, wir haben da vorhin ein Überlegen. Dahin nochmal wieder zur Einfahrt habe ich vergessen. Ich dachte, den nehmen wir auf dem Rückweg, aber jetzt haben wir nochmal einen kleinen Umweg gemacht. Ich weiß gar nicht, ob am Wochenende irgendwas Besonderes gewesen war, weil ich sitze so am Rechner, hatte ja noch Datenvolumen, haha, und habe die Caches eingetragen oder was am Montag, keine Ahnung. Und dann, immer wenn ich einen Cache eingegeben hatte, also als Fund, bumm, Souvenir. Oh. Wieder eins, bumm, Souvenir, so Souvenir, Souvenir, so. Ich denke, ja. Was ist denn jetzt los? Ja, das ist neu. Ich kriege auch immer eine Nachricht auf dem Handy, wenn ich es logge, dass ich ein Souvenir habe. Aber ehrlich gesagt, die ganzen Souvenirs, ja, das ist mir auch Wumpe. Genau. Nur ich habe jetzt gedacht, was ist denn jetzt schon wieder los? So, am nächsten Tag, nix. Drauf den Tag, gelockt, wieder nix. War es nur so eine Wochenendaktion oder war das dieses Anfixen für Signals irgendwie was? Ja, Signals irgendwas, genau. Keine Ahnung. Genau, Signals, Labyrinth oder wie das heißt. Naja. Irgendwann habe ich das mal versucht zu machen. Ich dachte, Mensch, wir fehlen jetzt an diesem ganzen Rätsel noch oder irgendwelche Schatztruhen musste man sammeln. Azteken, Maya, Inka oder was das war. Noch irgendwie 3 Stück. Und dann habe ich geguckt, wo die sind. Da kannst du am Handy ja noch suchen. Aber dann waren die zu weit auseinander und dann habe ich gesagt, komm, lass das. Ja. Muss jetzt nur gucken. Es gibt hier oben einen Challenge Cache. Da musst du 100 Caches gefunden haben, die noch einen 6-stelligen Code haben. 100? Ich glaube ja. Es gibt einen. Und dann habe ich mal geguckt. Ja, ich habe 2005 angefangen. Die Challenge erfülle ich leicht. Und deswegen wollte ich mich da auf jeden Fall noch eintragen. Weil das wäre schön. Wenn, dann wahrscheinlich in der Mitte, oder? Naja, auf jeden Fall, das wäre schade, wenn ich den nicht mitnehme, bevor der archiviert ist, weil so einen kriegt man nicht so toll und oft. Weil ansonsten so Labcache oder sowas mache ich ja nicht. Nö. Besondere Challenges, weißt du, wo du ewig viel fahren musst oder so, dann habe ich auch keinen Bock drauf. Aber wenn du so ein Ding mitnehmen kannst, Und das ist halt der Vorteil, weil ich früher angefangen habe. Ne? Ja. Damals waren die alle noch. Ich glaube, mein erster, den ich gelegt habe, der war auch noch 6. Ich meine 6-stellig, oder? War der sogar 5? Weiß ich gar nicht. Muss ich gucken. Okay. Ich meine 6-stellig. Hatten die immer schon die GC-Nummern? Ja. Die ganz ersten weiß ich gar nicht. Aber GC. Gibt doch diese GC irgendwas. Die GC-Nummern. Ob die immer GC hatten. Aber ich meine, es gab auch mal GC-11 welche, die hatten. Oder so? Ja. Wir haben ja in Altenberg bei uns ist ein alter. Und dann in Belgien hatten wir einen. Also ein paar von den alten hatten wir schon, nur halt den in Berlin nisch. Ich habe eine Ziege gefunden. Hm? Ich habe eine Signal-Ziege gefunden. Oh. Wow. Ja, die GC-Nummer, die erzählt er mir gleich. Okay. Das ist ja ein Tradi. Das ist GC970AG. Okay. Da können wir so wieder zurück. Da habe ich mir das Gyros komplett richtig verdient. Schrittziel haben wir auch erreicht. Kriegt ihr das mit? Mach die Uhr. Mach die Uhr. Okay. Ja, das ist, die hat so einen Schrittzähler. Es ist so eine, also den Weg track ich nicht. Die nimmt nur die Schritte auf. Frau trackt, glaube ich, auch den Weg. Dafür hat die dann auch so ein Zehntel der Akkulaufzeit. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil man kriegt die Uhr in einer halben Stunde aufgeladen. Ne? Hier waren wir aber schon. Hier waren wir schon, ja. Ja, die Fussel da, die habe ich eben schon gesehen. Die waren nur auf der anderen Seite. Ja. Hammer, oder? Hammer. Das ist wir haben jetzt noch einen hier. Wahrscheinlich, wahrscheinlich der Fusselbetreiber. Da war der gestern, ne? Ja. Oder vorgestern, oder Montag oder so. Montag. Wo es so geregnet hat. Und dann hat es ja irgendwann gegen Abend nicht mehr geregnet. Und dann mussten wir noch ein paar Schritte machen. Und dann sind wir halt daher gegangen. Schon. Das macht aber nichts. Wir können deswegen da trotzdem hergehen. Das ist, belastet mich nicht. Wir sehen das gleich. Weil, ob ich da jetzt einen Punkt mehr habe oder nicht, das ist mir. Nö, das ist. Ich hatte damals meinen 100. Cash. Da dachte ich, Mensch, das ist ja mal so eine schöne Sache. Das muss was Besonderes sein. Ja, und dann lag das irgendwie so, war das so ein blöder Pettling auf dem Weg. Der war noch genauso. Die Beschreibung genauso hieß, wie das Versteck. Aha. Was war denn so das Highlight im Hotel? Ja. Ja. Wir haben auf dem Weg von zum Weltring Harderkrug raus, da wo die Lorenbahn nach Nordstrandisch-Mondebach. Ja. Da ist so ein Cache. Da musst du so und so viele Cache schon vorher gelockt haben, damit du den locken darfst. Ja, der ist, glaube ich, mal im Rahmen einer Nordseetaufe gelegt worden. Ich bin mir da gar nicht ganz sicher. Und der ist umgezogen von der Original-Final-Koordinate. Und das würde man heute so nicht mehr machen. Also da hätte sich mit Sicherheit der Cache geändert und weil die Gegend ist ja ganz anders und bla. Das würde man nicht tun. Aber naja, genauso, es gibt ja auch einen Cache unten, der war oder ist auf einer der Fähren, ne? Ja, genau. Und das ist ja nun auch nicht so. Nee, in Nordstrand auf einem der Adlerschiffe, ne? Ja. Da im Hafen in Bruckland-Zorn, glaube ich. Ja, aber die liegt halt ja da nicht immer. Nee, die liegt da nicht immer. Ne? Ja, die fährt ja auch mal durch die Gegend. Und das kann eigentlich nicht sein, weil Moving Cache. Ja, das kommt noch dazu. Es sei denn, die liegen im Hafen, dann musst du mal freundlich sein, ich will mal kurz einen Cache machen. Ich kaufe die auch Maß. Ja, aber das ist wieder so ein Ding. Aber Nordstrand haben wir eigentlich auch schon gut abgegrast. Aber ich sag mal, jetzt gerade im Sommer haben wir eigentlich auch nicht viel gemacht. Vielleicht auch bedingt durch Corona. Jetzt sind wir noch am Renovieren zu Hause ein bisschen und es wird alles ein bisschen versandet. Wobei eine ganze Menge Leute haben ja während Corona das Geocachen entdeckt. Es erschien mir so ein bisschen, als wäre Geocaching auf dem absteigenden Ast. Aber dann hat es ja ziemlich Zulauf gegeben. Ja. Nur jetzt, wo Corona ja faktisch vorbei ist, ist es nicht. Ich weiß, aber es wird ja so gedealt, als wäre es. Da hören die Leute auch ganz schnell wieder auf. Und das merkst du halt daran, dass auch sehr viele Caches gelegt haben. Die werden jetzt nicht mehr gewartet, die sind dann weg. Oder Leute haben TBs mitgenommen und setzen die nicht mehr aus. Also Wetten, das war früher mal eine Tennishalle. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also, dass das keine Tennishalle ist. Da ist doch die spielen doch Tennis drin. Ja. Deswegen habe ich ja gesagt, an der Tennishalle und du sagst am Kosmetikstudio. Ja, da steht im Kosmetikstudio drin. Ja. Wahrscheinlich da vorne. Vielleicht mal die kosmetische Chirurgie, wenn du so einen Tennisball mal so richtig. Man weiß es ja nicht. Nee, weil ich habe bei mir auf der Karte, da stand. Tennishalle. Ich habe so diese Freizeitkarte Deutschland von OSM. Und das habe ich auf Maps aus. Ich hatte diesen Laden auf da, ne? Links runter. Lämmer Heideweg. Ich hatte den Heidelangweg genannt. Oder die Lämmerheide. Ja, wie gesagt, das ärgert mich, dass ich die Tokens vergessen habe. Und Rittdorf liegt ja quasi für dich am Weg, oder? Ja. Da kannst du den kleinen Umweg doch bitte noch eben hinter uns herfahren. Da kann ich dir die nämlich noch geben. Gerade wo du sowieso dann die 900 voll hast, da muss das ja. Rittdorf ist unser Tierarzt. Ah, nee, da sind wir schon seit Jahren. Und da wohnt sich's eigentlich super. Bis auf das kleine Manko, dass wir halt kein WLAN haben. Aber das ist mir vollkommen egal. Weil ist ja hier eh immer nur eine Woche. Und die kommen wir ganz gut so klar. Da ist alles super. Aber ansonsten passt das eben. Da haben wir 5G, also 5 GB drauf. Oder wir haben den mal auf 10 hochgeladen, oder? Ja, oder irgendwie so. 10 Euro für irgendwas und dasselbe kann man 5 Euro. Ja. Weil wir 10-fach nicht brauchen. Ja, das ist halt so ein laufender Posten. Da zahlen wir natürlich jeden Monat. Auch wenn wir es nicht brauchen, aber manchmal kann die Holde dann, wenn sie irgendwo ist mit dem Stick, weiß ich nicht, auf dem Lehrgang oder was, kann sie was machen. Und ja, das ist auch ein Crash davon. Das? Das ist auch ein Cache. Ja. Oh, ist gar kein Logbuch drin, da müssen wir nachbestücken. Ja, Fump. Ja, wir haben eigentlich damals, als wir angefangen sind, 2018 im Juli zu geocachen, haben wir viele schöne Orte entdeckt, auch in der Nähe bei uns, die wir eigentlich sonst gar nicht gesehen hätten, wenn da kein Cache liegen würde. Das ist ja gerade auch der Reiz am Geocachen, dass man mal was entdeckt, wo man sagt, oh Mensch, nun wohne ich seit 10 Jahren in der Gegend und bin da noch nie gewesen. Und plötzlich fährt man da nur hin wegen einem Cache, den man dann vielleicht befindet. Und wenn nicht, dann hat man einen schönen Ort gesehen. Da gibt es ein paar schöne Orte. Auch so eine alte Eisenbahnbrücke über die, lass mich lügen, die Träne. zwischen Husum und Rendsburg. Und die Strecke ist, ich glaube, 1982 stillgelegt worden. Und jetzt ist noch das, ist da noch die Eisenbahnbrücke oben drüber. Der Bahndamm, alles ist runter. Und da sitzen die Angler dann an der Trine. Das war echt ein schöner Ort. Kannst du noch rüberlaufen? Jetzt ist der leider gesperrt. Der Weg über die Brücke, weil dort... Komm, müsste das sein. Der ist das. Genau, der ist das. Ja, dann, weil den habe ich letztes Mal nicht gemacht, weil ich keinen Bock hatte, über diesen Wassergraben zu hüpfen. Ja, genau. Der ist das. Der ist das, Schatz. Da sind wir von der anderen Seite gekommen. Weil das muss nämlich hier vorne irgendwie auf der anderen Seite sein. Oder hier. Hier könnte das irgendwie... Sieht hier so abgegriffen aus vom Bewuchs. Aber da ist halt Wasser drin. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Also mein Navi hatte dahin gezeigt, da, aber ich weiß es nicht. Ne? Also ich mutmaße, wie gesagt, hier hinten. Hier ist so ein Trampelding bis zu diesem Zaun. Und hier fehlt halt einiges an Uferbefestigung. Weil an dem Baum hatte ich geguckt und an den Schildern auch. Nee, da vorne, meine ich. Das könnte es sein. Und da hatte ich dann gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Weil hier ist nämlich Wasser drin und so und ich kenne mich. Und dann liege ich nämlich hier mit dem Arsch in dem Mott. Wenn du das möchtest, deine Entscheidung. Ich kann das nicht. Bin ich zu alt und zu dick für. Ah, der Mann ist gut. Na, fall nicht runter. Füße im Wasser da. Weil da hätte ich eher vermutet, dass es da ist, aber... Ja, vielleicht ist das auf der anderen Seite von diesem Ding, weil der scheint ja auch so rüber zu gehen, dass das hier hinter dem Baum ist. Löber, ich würde vielleicht den Baum hier... Vielleicht hier hinter dem Baum, weil hier ist ja mehr Platz, dass da irgendwas ist, aber... Pass auf dich auf, wenn du etwas länger schaust, findest du ihn sofort. Im Gehölz. So scheiße. Ich sag ja, ich weiß, warum ich den nicht gesucht habe. Drecksding. Zeigst du mir das Bild mal, Frau? Harare Girl hat das auch gefunden. Ja, das ist so eine scheißgrüne. Und wann? Ja, Oktober letztes Jahr. Wann ist der jetzt hier das letzte Mal gefunden worden? Ah, super. Maxi am 22.08. und danach noch ein. Ja, aber Achter. Ja, einfach, aber gut, na klar, selbstverständlich. Ja, ich tippe drauf, dass das da drüben auf der Seite irgendwie ist, aber sonst wäre da auch dieser Pfad nicht hin, aber ich... Willst du eine Hand? Hier kannst du greifen, sobald ja, du hier bist. Aber pass auf, dass du die Beine frei. So. Wann haben wir den Tisch? 19:30, ne? Wir haben also noch eine halbe Stunde. Da kann man ja vielleicht auch noch woanders hinkommen. Da könnte man ja vielleicht noch, hast du nicht noch eine andere Dose hier in der Gegend liegen, die du dann nehmen könntest? Ja. Siehste, weil das ist... Die Parkbank. Ja. Das stimmt nicht. Die Parkbank? Ja. Ja, aber die ist dieses Stück da hinten. Das ist aber, das kriegen wir aber hin. Ja. Ja, die Parkbank. Da wissen wir auch, wo es ist. Da wissen wir auch, wo es ist, genau. Ach so, ja. Die Parkbank, die war jetzt neulich noch da. Die haben wir an dem... Die Parkbank, ja. Genau. Ja. Brauchen wir uns da nicht lange dran aufhalten? Das ist ja schon völlig aus dem Kopf, dass wir hier einen Podcast machen. Du hattest mir ja, oder du hattest neulich, nicht unbedingt mir, sondern generell ja, den Mal was anderes Podcast getwittert. Da habe ich jetzt mal reingehört. Den kann man gut hören. Der ist auch interessant. Ja. Genau, philosophisch über Musik. Ja. Genau, und du machst ja noch Musik. Ja. Das hat ja noch einen Vorteil. Ja, nee, und das also manche, gerade der, da war eine Folge, die davon gehandelt hat, dass man sich da nicht unbedingt so den Kopf machen soll, dass man sich einen Kopf machen soll, wie man auftritt. Jetzt nicht auf der Bühne, sondern wie man sich so seinen Ruf aufbaut. Da musste ich natürlich schmunzeln, weil mutmaßlich Ruf ruiniert, da brauche ich nichts mehr. Aber gut, ich meine, ich will ja mit Musik auch kein Geld machen. Insofern, ich mache das ja nur just for fun. Aber ich finde das gut, was du machst. Dankeschön. Nein, das, was ich sehr oft an Podcasts nicht mag, ist, wenn die Leute dann immer wieder der liebe X und der liebe Y und weißt du, so dieses um den Bart schmieren und ne, so Honig ums Maul und nee, ich weiß auch gar nicht, ob der lieb ist. Weißt du, ja, und ich sag halt sehr oft, was ich meine und das passt halt nicht unbedingt jedem, ist halt so. Aber ich kann da halt gut mit leben. Nur klar, wenn du dann oftmals negativ aufläufst oder auch mal was sagst. Also ein ganzer Teil der Podcaster hier aus der Szene, die haben mich blockiert, weil ich in Twitter halt mal irgendwann was gesagt habe und dann hat das halt schon gereicht. Ist mir aber Wumpe, sollen sie machen. Ich habe ja damals, ich glaube, da war irgendeiner mal bei einem Podstock dabei, da hieß er auch TJ. Ja. The TJ. Und aber es ist ein anderer. Ja, ja, das habe ich aber auch später festgestellt und ich dachte, ah, cool, der hat ja auch einen Podcast über Geocaching. Na? Das kam mir erst alles später und ja. So, aber so wie du das aufbaust und ja, alles so ein bisschen Schritt hier in Musik oder die Adaption von Töpfer Tapahaka, die du da weiterführst, das ist doch toll. Das ist doch gut. Ja, wenn es dir gefällt. Ja. Mir gefällt das auch, also, mir macht das Spaß, das zu machen und, dass man da Spaß und wenn du ein paar Leute hast, die das mögen, dann machst du es ja nicht umsonst, ja. Weißt du? So, ja. Schlimm wäre es, aber ich meine, selbst das wahrscheinlich noch nicht mal, weil irgendwo bleibt ja gerade im Netz, es bleibt ja was von dir übrig, auch wenn du selber mal irgendwann weg bist. Aber was im Netz ist, geht ja nicht mehr weg. Nö. Ne? So. Man macht das in erster Linie ja für sich selber, weil man eine Freude dran hat. Und ich würde das auch niemals machen, wenn andere sagen, ja, du musst das machen, du musst dies machen und das machen. Entweder macht man das, weil man da selber eine Freude dran hat, und wenn nicht, dann müssen wir das machen. Gut, ich meine, einige Leute, die verdienen dann natürlich darüber und über Werbung, die sie dann schalten, Geld damit. Ja, das ist aber das war nie meine Intention. Ja, aber das ist und das werde ich auch nicht machen. Nee. Also, ich bin ja 2018 auch irgendwie reingerutscht, glaube ich, noch bevor ich angefangen bin zu geocachen. Also, gar nicht vor 2018. Mir indirekt, weil ich wollte seinerzeit, oder ich sag mal, irgendwie meine Beste sagte, irgendwie lass uns doch mal hier, oder wäre mal gut, du bist ja hier oben oft, brauchst ein bisschen Entspannung. Ich glaube, da kommt ein Auto, wir sind mitten auf der Bahn. Die sagte, mach doch mal was für dich selber. So, in Husum machen die auch Stadtführungen, da ist ja auch bestimmt was bei, was dich interessiert. Und ich mache ja gerne sowas. Geschichtlich ist und so. Und dann war da eine Führung über Henker und Hetzer. Irgendwas, glaube ich, in Husum. Und dann habe ich das vertwittert, dass ich so eine Führung mitmachen wollte. Und habe mir aus dem Twitter einfach alle Leute irgendwie rausgesucht, die irgendwie im Hashtag oder die Husum drin stehen haben. Hatte diverse angeschrieben. Kleines Twitter-Treffen, Stadtrundführung, nachher noch ein Bierchen trinken. Und dann meldeten sich zwei Leute und einer davon hatte das nachher noch weitergeleitet, an den lieben Schase. Und ich kenne ja die Leute nicht erstmal. Ich war davon ausgegangen, da sind jetzt diese drei Leute, machen die Stadtführung mit. Keiner weiß, wer ich bin. Ich stelle mich da ja auch nicht hin und sage, hallo, ich bin jetzt der. Und dann waren wir nachher beim Brauhaus, habe ich kurz gewartet. Und dann kam der Schase angelaufen. Ja. Und sagst du, ja, wer hier verabredet zum Brauhaus, ob ich da auch hin wollte. Ich meine, oh ja, ich hatte ja eingeladen. So in dem Augenblick, dann fünf Minuten später, kamen die anderen auch, die ihm das gesagt hatten. Und da wusste ich aber, ich glaube, ich hab die Leute den ganzen Abend da irgendwie zugetextet. Ich glaube, ich habe mich mal wirklich gefragt, was Jörn macht. Das hat mir auch im Nachhinein leid. Dann habe ich nachher erstmal geguckt, okay, wer ist das? Oder was sind denn das für Leute? Was haben die für Hobbys? Was machen die denn? Und dann habe ich gesehen, oh, der macht Podcast. Ja, das hast du schon mal gehört. Ich weiß aber nicht, was das war. Und dann habe ich gesehen, oh, der macht einen Podcast. Da kannst du ja mal reinhören. Und das war, glaube ich, der erste Podcast. Da hatte ich auch noch gar keinen Podcatcher. Und so bin ich da irgendwie denn dran hängen geblieben. Das war mal ganz nett zu hören. Und dann kam mehr oder wer Podcast dazu. Dann hat man gemerkt, oh, da gibt es eine Bubble. Und irgendwann mal kam dann so ein Aufruf, ach, wir können in Husum doch mal ein Podcaster-Treffen machen. Und dann wurde ich dann von der lieben Charles Arella eingeladen, seiner Frau. Und kannte eigentlich nur Jörn von einmal sehen, sonst kannte ich keinen. Das ist ein Band. Ach, da hinten. Ja. Sehr schön. Ja, ich sehe schon. Ja, und dann waren da. Achso, und dann habe ich gesagt, ja, ich würde auch gerne kommen. So. Ne? Und ich meine, ja, scheiße, du hast ja Podcast hören, du musst ja was mitbringen. Und dann dachte ich, ich bringe mein Zelt mit und so ein bisschen Lichterketten. So, und dann meinte ich, ja cool, mach mal. Ja, und bin ich da vorgefahren, war tierisch aufgeregt. Ich kannte ja null. Ich bin sonst auch nicht so unter vier Leute oder sowas. Und bin super herzlich aufgenommen worden. Die haben mir das Zelt gleich weggenommen, wollten es am liebsten gleich aufbauen. Und dann ratzifatzi stand das Zelt da mit Licht. Und das war super geil. Und ich habe mir, glaube ich, an dem Wochenende musste ich mir 40, 50 Namen merken. Hinter dem Baum. Hinter dem Baum? Ja. Ja, ich habe die. Für Hunde verboten. Ja, jetzt wird es wieder wärmer. Siehst du? Mhm. Mir ist auch angenehm, obwohl die Jacke so warm ist, aber mir wird es so langsam zu warm. So, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde zurück zum Auto. Und dann passt das. Da guck. Haben wir ein Datum reingeschrieben? 14.10. Also gibt es nach uns einen Finder, das heißt, wir waren es nicht. Genau, wir waren es nicht. Wir haben es nicht kaputt gemacht. Das sagt man. Gehe ich von aus. Ich habe überhaupt keine Orientierung des Autos. Hm? Keine Orientierung des Autos. Zurück nach da hinten, ein Stück rüber. Wir sind eben am Auto quasi vorbeigegangen. Ja, das weiß ich. Ja, da finde ich jetzt wieder hin. Naja, nee. Ich weiß jetzt nicht, wie wir da hinkommen. Aber das klappt schon. Wunderbar. Ja, dann. Ja, Mensch. Dann hast du jetzt? Hast du jetzt genullt? Muss ich dann mal gucken. Ich hab den ja gar nicht hier eingeloggt. Ich denke, ich habe genullt. Ja. Ich schreibe jetzt mal hier 899 oder 900. Ich weiß es nicht. Wie hat er den vorgefertigten Text nicht mehr? Kannst ja schreiben, Log folgt später. Das ist immer sehr. Das lieben die Leute. Da stehen die total drauf. Mhm. 899, ich habe schon vergessen auf der Strecke. Ach, das wäre der gewesen, den wir da gerade nicht gefunden haben. Naja. Warte. Im hier Bredstedt selber sind leider nur Mistwegs. Und ein Adventure. Cool. Danke. Bis mitnehmen. Gern. Wir haben jetzt unsere Schritte. Wo sind wir heute? 13,6, alles gut. Ja. Ja. Bei mir hat er das angefangen, ich glaube 2010. Da hat ein Geocaching-Kollege von mir gesagt, hör mal, wollen wir nicht mal einen Podcast machen? Und ich so, was willst du von mir? Ne? Also ich hatte ja auch nie vorher Podcasts gehört, keine Ahnung. Ja, und dann hatten wir unseren ersten Podcast über Geocaching. Wer hätte es gedacht? Und damals hieß der noch Freitags auf Wildschweinjagd. Das heißt, wir haben uns auf einen Hochsitz gesetzt und über die Jagd philosophiert, beziehungsweise übers Geocachen, während wir darauf gewartet haben, dass die Dämmerung hereinbricht, bevor wir halt die Wildschweine schießen. Ja, es war recht nett. Wir hatten da auch ein paar Zuhörer, denke ich. Und irgendwann war es dann nur leider vorbei. Dann dauerte das eine Weile. hat mich aber nicht so ganz losgelassen, aber so alleine, naja, wollte ich dann auch nicht. Dann habe ich einen anderen Geocaching-Kumpel dazu überreden können, was zu machen. Und so entstand dann Dosenhausen. Eigentlich nur, da kam dann nach einigen Episoden. Und im ersten Fall hat halt mein Kumpel die ganze Technik gemacht. Und der hatte da wirklich Ahnung von. Ne? Also das waren dann nicht irgendwelche billigen Mikrofone oder, ne? Der hatte halt richtig Equipment, weil er das beruflich machte. Ja, und bei uns war es dann halt beim zweiten Versuch dann ziemlich hallig im Raum und wir hatten ja keine Ahnung. Aber es wurde auch gehört. Ja, und dann aufgrund von Krankheit und verschiedenen Dingen ist dann auch das Projekt gestorben. Dann habe ich auch wieder eine Weile nichts gemacht. Aber so ganz ohne Podcast wollte ich dann auch nicht mehr. Zwischenzeitlich hatte ich mit der Musik angefangen. Dann habe ich gedacht, na gut, dann machst du es halt in Eigenregie, wenn du halt niemanden hast. Ja, und seitdem mache ich es halt in Eigenregie. So ist das. Es ist schade, weil sich also mit jemand anderem die Bälle zuzuwerfen, ist mit Sicherheit für die Leute besser zu hören. Ne? Also so, das ist dieses, aber ja, man kann es halt nicht erzwingen. Ne? Nee, ja. So, und ist halt so. Und dann, ist doch ganz nett. Also ja, aber ein Laber-Podcast allein ist halt immer schwierig. Ja gut, ne? Halt, wenn du Solo bist, dann musst du auch immer was zu erzählen haben. Ne? Ja. Das ist so. Und wenn du zum Herrn bist, ich höre ja sonst auch noch den Waffenkrach. Was ist jetzt auch gesagt? Den Waffenkrach-Podcast? Ja. Ja, mit den Protagonisten habe ich auf dem... Von Evil Sven und ja, Jan genau. Und Ambo. Finde ich immer ganz nett und amüsant. Und, ja. Mach das wohl gerne hören, sowas. Ja, ich. Das Unterhaltungszimmer finde ich ganz nett. Oder jetzt halt, na gut, ich habe glaube ich so und so viel. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel Podcast ich habe. Currywurst und Homeoffice Podcast von Arndt und Mats. Die auch irgendwie, ja, ich sag mal so, beim offenen Kanal oder bei offenen Kanälen was machen oder gemacht haben. In Dithmarschen oder in Kiel. Super Unterhaltung. Bin ich seit der ersten Folge mit dabei gewesen durch Zufall. Und die sind glaube ich im Moment auf Platz 1. Im Moment haben die da eine Pause wegen ja, beruflicher Sachen, das lässt sich schlecht koordinieren bei denen. Und alles ist ja auch nicht immer reiner Podcast. Ne? Du kannst ja auch immer einen Podcatcher, kannst du dir ja. Ich habe ein Hörbuch auch runtergeladen im Verzeichnis, habe das Verzeichnis verlinkt im Podcatcher und dann kann ich die mit Timer dann auch hören, Pause machen, je nachdem. Das finde ich halt auch ganz nett. Ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts ich habe. Ich sage mal so 70, 80 Podcatcher. Die aber auch nicht immer regelmäßig jetzt was rausposten. Aber wenn da mal was Neues kommt, dann höre ich das auch ganz gerne. In Husum gibt es ja auch noch Live aus der Luke. Das ist so ein kleines, ja, in so einer Fußgängerzone, so ein kleiner Kiosk, wo du Kaffee kriegen kannst und der macht auch Podcast und der interviewt dann da seine Gäste, die erzählen ihm da was. Aha. Das ist so wirklich, ich sag mal, so ein bisschen so wirklich Lager-Podcast, Leute, die vorbeikommen, Geschichten zu erzählen haben. Ja. Und da sagt er dann auch, so, ich mache den Podcast, also ihr seid jetzt live drauf und lässt die Leute da erzählen. Hat ja auch was. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und solange die Leute Spaß dran haben, finde ich, dann soll man das machen, wozu man Spaß hat. Genau. Kann man hier raus? Ja, ne? Ja. Nee, wir sind weiter raus, weil wir mussten um das Schild rum. Genau. Ich kann mal gucken, was ist. Ich hab's gar nicht so auf Anhieb gefunden. Ich bin ja nicht so. Also, der hat ja eine Statistik hier, mein Podcatcher. Und ich habe den auf meinem Smartphone geladen. Im letzten Jahr. Nee, gar nicht wahr. Im letzten Jahr? Nee, im vorletzten Jahr. Was, glaube ich. Ne, im letzten Jahr was. Statistik. Bist du mit deinem Podcast bei mir in der Playlist? Auf Platz 3. Ah. Ups, ich dachte, das ist Platz 3. Platz 3. Schön. Ja. Und ich bin dabei, also ich höre mir alle Folgen an, höre die manchmal aber auch dann wirklich, wenn ich... Zum Einschlafen. Ja, nicht unbedingt zum Einschlafen, aber manchmal auch so, wenn ich mal so ein bisschen auch mal ein bisschen chillen, kurz vorm Einschlafen. Ich schlafe dann meistens sowieso nicht immer komplett ein, es sei denn, ich gehe um 22 Uhr ins Bett und dann lege ich mich hin und bin ich dann innerhalb der 20 Minuten Timer, bin ich eingeschlafen. So, aber ich verpasse ja was und dann muss ich das alles nachhören. Oh. So, seit letztem Jahr. Hast du? Von 59 Folgen habe ich 59 gehört. Das sind 42 Minuten Podcast gemacht. 42 Stunden Podcast gemacht. Und ich habe 78 Stunden gehört. Also kannst du sagen, fast die doppelte Zeit. Weil ich dann hin und wieder dann auch nochmal was nachhöre. Oder irgendwelche große Musik gemacht. Lass ich dann mal laufen. Um das anzuhören mit richtigen Kopfhörern. Oder sowas. Ja. Und das ist aber bei allen so, ne? Das ist nicht. Also dass man wirklich sagen, so ich höre das jetzt und dann habe ich es gehört, nur zum Einpennen, ich kriege da nichts von mit und ich dann auch ein bisschen den Leuten, die es machen, gegenüber ein bisschen wenig wertschätzen. Weil die stecken auch Zeit rein. Es sei denn, ich will mich da wirklich nur bedienen lassen. Aber das mache ich nicht. Ich höre das alles nach. Ja, abends, also wenn ich ins Bett gehe, ich höre da nichts in der Richtung, sondern wir haben immer einen Fernseher laufen mit einem Timer. Ja. Der geht dann irgendwann aus und manchmal macht die Holdin dann wieder an. Oder wenn sie vor mir ins Bett gegangen ist und er ist dann ausgegangen, dann mache ich ihn wieder an. Aber so haben wir eben das Fernsehen gedudelt. Und das sind meistens halt so Serien, die man schon oft gesehen hat. Mhm. Das hat einen gewissen Vorteil. Weil dann weiß man ja, was passiert. Man hört die dann labern, hat die Bilder aber noch im Kopf und dröselt dann aber weg. Also das dauert bei mir kaum 5 Minuten. Ja. Na guck, hier ist der Cash. Letzte Chance. Das ist aber ein großer. Ja, das ist ein Regular, aber keine Dose zu verschenken. Doch, da sind noch Dosen drin. Ja, aber leider, ja, aber feucht. Feuchtgebiete. Ach Schatz. Du willst die schönen Hoverwart-Tassen noch gerade auf den Speicher stellen. Dann brauchst du jetzt ja nicht noch mehr, in Anführungszeichen. Ja. Also wir sind halt reine Hundetypen. Und Nachbarskatzen mag ich ja sowieso. Die sind so wohlerzogen. Die springen dir in Blumenkasten und kacken da rein, ohne es zu vergraben. Also da ist keine Katze, die irgendwas vergräbt, ne? Ja, und dann geht es an die Vögel ran und so. Also es ist, ich empfinde das auch als Zumutung, dass du für einen Hund Steuern zahlen musst. Aber für eine Katze nicht. Also ich habe da so ein, ich habe, was Katzen angeht, wenn ich mich mit Katzenliebhabern unterhalte, das Potenzial, mich unbeliebt zu machen. Ich sag's mal so. Ja, wir haben es jetzt hier, wir haben jetzt, bei uns ist erster Hund 30 Euro, zweiter Hund 70 Euro. So, dann mache ich jetzt auch aus. Weil jetzt ist Essen. Genau, jetzt ist Essen. Ja, da freuen wir uns drauf. Jetzt ist Essen, da freuen wir uns drauf. Ja, genau. Ich bedanke mich für das erste Gespräch und den Rest, ja, den machen wir, wie wir wollen. Genau. Bis gleich. Den Abend beschlossen wir beim Inflexiblen und mit weniger Uso als gedacht. Und mit dieser Bombenenttäuschung endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 117 vom 1.12.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.